Sommersonnen, Felder, wie sie blühten. Ich erinnere mich an unsere Wonnen, unsere Herzen, die auch glühten. Und ich erinnere mich an deine Stimme, dein weiches Haar. Das war ein Sommer, wie keiner vorher war. Das war ein Sommer, wie keiner vorher war. Ein Sommer, wie keiner vorher war. Den letzten Mond, den wir zusammen schauten. Ich erinnere mich ans Ende, die Schmerzen, die mir grauten. Und ich erinnere mich an deine Stimme, dein weiches Haar. Das war ein Sommer, wie keiner vorher war.